Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Es ist wieder 18. März, Internationaler Tag der politischen Gefangenen. Wir als Anarchistinnen sind natürlich gegen das gesamte Knastsystem an sich, gegen eine Gesellschaft, die Knäste braucht und gegen eine staatliche Autorität, die auf diese Weise vor allen Dingen das Leben von unterdrückten Leuten abfuckt. Anlässlich dieses Datums veröffentlichen wir ein Gespräch über Vorbereitung auf anstehende Haftzeiten, das wir im Oktober mit zwei Gefährtinnen geführt haben. Liebe Grüße aus Leipzig. Wir hatten hier bei dem Feministischen Kongress einen sehr spannenden Workshop zum Thema Knastvorbereitung und generell sich irgendwie Gedanken machen, falls es als Perspektive entsteht, weggesperrt zu werden. Wir sprechen hier mit zwei Gefährtinnen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Jetzt für unsere Hörer die Frage, was interessiert euch an dem Thema? Was bringt euch dazu, euch damit befasst zu haben oder zu befassen? Mit welchem Horizont blickt ihr auf das folgende Gespräch? Ich selber ich habe mich schon sehr, sehr lange politisch mit verschiedensten Themen rund um Knast auseinandergesetzt, habe mich sehr persönlich angefangen, damit auseinanderzusetzen, als ich vor einigen Jahren verhaftet worden bin und zwei Gefährten von mir daraufhin sehr lange in U-Haft waren und wir infolge des Prozesses alle zu Haftstrafen verurteilt worden sind. Die beiden haben ihre Knaststrafe schon abgesessen, komplett. Bei mir ist das aktuell immer noch in der Schwebe, ob ich Bewährung bekomme oder ob ich am Ende noch mal über ein Jahr in Knast muss. Genau, und in dem Zusammenhang habe ich einfach mich noch mal sehr viel intensiver damit auseinandergesetzt, was das für mich bedeutet, wie ich mich vielleicht darauf vorbereiten kann, was hilfreich sein könnte und was ich auch aus den Perspektiven von anderen Leuten, die es schon erlebt haben, lernen kann. Ja, hallo. Für mich war es auch irgendwie immer ein sehr wichtiges Thema. Ich hatte zwei sehr größere Fälle. Eins irgendwie in Spanien, wo ich wegen anarchistischem Terrorismus irgendwie zusammen mit vielen anderen Gefährtinnen halt irgendwie verhaftet wurde. Wir waren aber nur in U-Haft und dann am Ende ist der Prozess nicht weiter, also ist nicht gelaufen. Wir haben uns aber natürlich in dem Moment sehr, sehr viel mit irgendwie Knast auseinandersetzen müssen und auch damit halt möglicherweise auch sehr viele Jahre in Knast zu gehen. Und dann wurde ich später nochmal verhaftet, auch in Spanien, wegen einem Fall hier in Deutschland und saß wegen einem Banküberfall am Ende, ich habe eine Strafe bekommen von 7,5 Jahren und saß 3,5 Jahre irgendwie im Knast, im geschlossenen Vollzug und dann nochmal 1,5 Jahre im offenen Vollzug, den Rest auf Bewährung dann bekommen. Und da war es natürlich auch wahnsinnig, also so vorher, aber natürlich auch im Laufe der Haftstrafe unglaublich wichtig, halt mit so vielen Sachen mich auch auseinanderzusetzen. Und das war natürlich ein ganz viel, ja, viele, viele Sachen, die wir auch schon vorher und ich auch vorher mich damit beschäftigt hatte, auch viele Erfahrungen schon hatte von Gefährtinnen, die halt schon vorher im Knast waren, auch für viele Jahre. Und auch während der Zeit mich mit vielen anderen Gefangenen auch die ja auch wegen größeren politischen Sachen saßen, aber auch mit vielen sozialen Gefangenen auseinandergesetzt habe über ganz konkrete Sachen oder auch allgemeine. Und trotzdem gab es auch ganz viele Punkte, über die wir oder ich vorher nicht so viel nachgedacht haben und die sich dann eher so ein bisschen im Moment und spontan halt irgendwie sozusagen ergeben mussten. Was waren die Dinge, die sich spontan ergeben haben? Was waren die Dinge, die dich überrascht haben in deiner Auseinandersetzung dann während dieser Haftzeit? Ja, du kannst halt natürlich nie genau wissen, wie alles ist. Natürlich in der Gruppe irgendwie und in deinem Umfeld, das ist unglaublich wichtig, über ganz, ganz viele Sachen sprechen. Aber ich glaube, dass es niemals möglich sein wird, über alles zu reden, weil du kannst dir nicht alle Situationen so komplett irgendwie vorstellen. Und du musst in dem Moment halt einfach irgendwie so ein Grundvertrauen in dich selbst und in die anderen haben, das irgendwie schon dann auch spontan richtig machen zu müssen so oder zu können und auch den anderen draußen vertrauen, weil es gibt so viele Dinge, die können die halt auch mit dir nicht absprechen jetzt, weil von drinnen ist es so schwierig zu kommunizieren und so schwierig halt irgendwie dann auch auf konkrete Fragen halt sofort einzugehen so. Das ganz besonders, wenn, wie das auch in meinem Fall war, halt einfach eine sehr, sehr krasse Überwachung war. Die Kripos bei den ganzen Besuchen, die ganzen Briefe über die Staatsanwaltschaft gehen, ich Telefonsperre hatte und alles Mögliche, ne? Und wenn man in der Situation ist, dass es quasi die Kommunikationswege noch offener sind, gerade in dem Vorfeld, wenn man sich so vorbereiten kann auf Knast, was denkst du, ist in dem Moment dann wichtig zu besprechen mit den Leuten, mit denen man entweder, also auf die eine oder andere Weise sein Leben teilt? Hui, ich glaube, es kann eine ganz schöne Menge sein. Also es fängt, oder die ersten Sachen, die mir früher immer sehr klar waren, waren politische Absprachen. Also darüber zu reden, von was möchte ich denn, was veröffentlicht wird. Soll mein Name veröffentlicht werden? Wie soll das Ganze politisch gelabelt werden? Möchte ich als Anarchistin bezeichnet werden? Möchte ich das nicht? Was ist mir wichtig an Kommunikation? Und auch darüber ein gemeinsames Verständnis da drinne zu haben, von wie führen wir Kämpfe, möchten wir eigentlich dann Dinge verstecken, möchten wir offen damit umgehen, wer wir sind, wie wir kämpfen, weiter zu unseren Kämpfen stehen. Das sind, glaube ich, Absprachen, die einfach für mich vorher auch schon super essentiell waren. Später sind für mich, glaube ich, viel, viel mehr kleinteiligere Absprachen da drin irgendwie nochmal wichtiger geworden, eher so in persönlichen Beziehungen auch sich irgendwie bewusst zu machen. Zum Beispiel in was für Beziehungen mit welchen Menschen ich stehe, welche Verantwortung ich da für wen habe, wer auch welche Rollen bei mir übernimmt. Also wenn es mir schlecht geht, an wen wende ich mich, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich diese Menschen nicht mehr habe, wie gehe ich aber auch andersrum damit um, wenn ich plötzlich nicht mehr für Leute da sein kann oder auch Angst habe, dass diese Rolle von niemandem anders erfüllt wird, was ja in verschiedensten Beziehungsformen einfach so sein kann. Genau, da hatte ich irgendwie das Gefühl, das war mir dann später sehr viel wichtiger, da auch viel in Kontakt und in Austausch miteinander zu gehen. Und ein anderer Part, der dann später auch noch mal mehr Platz bei mir eingenommen hat, war auch die Frage nach, wie weiter kämpfen aus dem Knast? Also wie kann ich es schaffen, nicht nur meinen GefährtInnen draußen, was für mich immer sehr wichtig war, zu sagen, ey, kämpft einfach weiter, führt die Kämpfe weiter, nur weil ich vielleicht gerade nicht mehr da bin oder gerade nicht mehr so am Start sein kann, möchte ich auch, dass Sachen weitergeführt werden, vielleicht auch einen anderen Weg zu finden, wie wir gemeinsame Projekte haben können, wie ich mehr Teil sein kann, auch von Dingen draußen und Sachen weiterführen kann, wie ich auch jetzt vielleicht Projekte aufbauen kann, die über die Knastmauern hinweg weiter existieren können und ein gemeinsames Kämpfen ermöglichen. Was ich sehr schön finde, ist irgendwie eine Perspektive auch darauf, dass es halt ein Problem ist, wenn man eingesperrt ist und nicht mehr so gut Care-Arbeit machen kann für Leute, die gerade nicht mit einem eingesperrt sind. Ich finde, es wird oft ein bisschen vergessen, weil schon oft die Perspektive, dass Leute zu unterstützen sind, die im Gefängnis sind, ein bisschen vordergründiger ist als die Perspektive, dass ja Leute auch selber irgendwie eine Ressource sind, auch wenn sie eingesperrt sind und die teilweise wegfällt. Teilweise auch nicht. Und finde das immer irgendwie total schön, auch dann zu gucken, wie kann man das gemeinsam schaffen, dass man das auch weiter sein kann. Dieses klassische Beispiel von, dann sammelt halt man ultra viel Geld für Teliokosten, weil dann kann man halt irgendwie auch über Telefon noch die beste Freundin trösten, der es gerade halt nicht so gut geht oder so. Das kann man halt weiter versuchen, diese Rolle zu haben. Und es ist ja auch so, dass klar, besuchen einen Leute, weil das ist super schön, Besuch zu bekommen, aber die können dann halt auch sehen. Das ist halt auch super schön für die. Und ich finde das total schön, dass das überhaupt schon mal da ist, dass man halt nicht dieser Rolle beraubt wird, automatisch selber auch für Leute da zu sein und eine Ressource zu sein, nur wenn man eingesperrt ist. Und hätte noch mal konkretere Fragen zu der Art des politischen Kampfes, zu der anderen frage ich später noch, die quasi über Mauern hinweg funktioniert, wo man quasi nicht nur in diesem Kosmos im Knast, der ja auch total groß ist und total viel, wo politisch total viel geht, aber quasi der, wo genau eine Mauer dazwischen ist. Und ob es irgendwie Möglichkeiten gibt, im Vorhinein oder währenddessen das quasi einfacher zu machen, dass das funktioniert. Ich würde gleich auf deine Frage nochmal antworten, aber noch einen kurzen Zwischenschub zu diesem, wie viel Care-Arbeit kann man auch von drinnen leisten, zum Beispiel durch mehr Kosten bei Telio und so weiter. Das kommt halt genau darauf an, wie viel Überwachung du hast. Wenn die Kripo mit dran ist, hast du nicht einfach irgendwie die ganze Zeit Zeit, das zu machen, sondern dann kriegst du sehr klar gesagt, wann du telefonieren kannst, wie viel, weil das davon abhängt, wann Kripo-Beamte da sind. Also das limitiert einfach alles nochmal. Und dazu auch noch, dass es außerdem auch vom Knast abhängig ist, so, ne? Irgendwie, weil du kannst nicht irgendwie unbegrenzt telefonieren, normalerweise niemals, außer du hast irgendwelche Handys drin. Das ist natürlich ein Punkt zum Beispiel der möglichen Kommunikation. Irgendwie versuchen, Handys reinzukriegen, aber das ist natürlich was verboten ist vom Knast aus und damit halt irgendwie natürlich irgendwie auch mit Repressalien natürlich auch immer damit irgendwie zusammenhängt. Aber das wäre die fast noch irgendwie einfachste Form von irgendwie fast schon freier Kommunikation. Und alles andere, was natürlich über Besuche oder über Briefe irgendwie direkt rausgeschickt wird oder sowas, ist eben irgendwie auf der einen Seite der Überwachung ausgesetzt, im Fall, wenn es halt irgendwie gerade ganz viel irgendwie um U-Haft geht, oder aber auch in Strafhaft um politische Gefangene, dann wird die Überwachung normalerweise in gewisser Art und Weise auch weitergemacht. Und dann natürlich einfach die Möglichkeiten vom Knast aus. So, ne? Deswegen halt irgendwie so normalerweise in Knästen, auch in Strafhaft in Deutschland, habe ich zum Beispiel auch nur, glaube ich, einmal im Monat irgendwie ein 5-Minuten-Gespräch irgendwie über Telefon machen können. Insofern war da einfach irgendwie keine Kommunikation ernsthaft über Telefon möglich. So. Das meiste ging halt einfach irgendwie normal über Briefe, die aber halt eben auch lange dauern. Vielleicht in Strafhaft dann irgendwann weniger lang, aber halt irgendwie einfach die Kommunikation. Ich glaube, was das Wichtigste in dem Moment ist, ist einfach zu verstehen, dass du halt einfach sehr krass begrenzt bist in der Kommunikation, egal auf welche Art und Weise, selbst wenn du ein Handy drin hast oder sowas. Du kannst nicht jederzeit und frei telefonieren, wie du willst. So. Und es kann immer wieder alles, was du in dem Moment hast und schnell gehen, auch am nächsten Tag wieder ganz schnell zu Ende sein, aus irgendwelchen Gründen. Und deswegen einfach, ich glaube, was für mich irgendwann wichtig war, war dieses irgendwie so zu verstehen, dass irgendwie meine Kommunikation nach draußen einfach unglaublich begrenzt ist und ich kann nicht die gleiche Rolle von drinnen aus irgendwie für meine Leute draußen haben, wie ich sie vorher habe. Damit muss ich abschließen, weil das ist einfach verrückt so. Und ein Großteil meines Lebens wird drinnen stattfinden. So. Irgendwie, ich werde mich nicht nach draußen die ganze Zeit und vor allen Dingen über eine längere Zeit und über Jahre nach draußen leben. Und das heißt, dass dann natürlich ein ganz gefährlicher Prozess auch anfangen kann. Das ist, dass du immer mehr halt drin im Knast lebst. So, ne? Und auch immer mehr mit draußen abbrichst, früher oder später irgendwie. Dann halt irgendwann immer mehr Beziehungen auch drinnen im Knast irgendwie aufbaust auf allen Ebenen, die halt irgendwie dazu führen, dass du halt immer mehr in so einer Knacki-Welt lebst. So, ne, irgendwie, und das dann dich auch, wenn du vor allen Dingen irgendwie jahrelange Haftstrafen hast, so auch ein bisschen aus der Gesellschaft rausboxt, so, ne, und das ist dann halt irgendwie sowas, was dann halt für manche auch einfach kein Zurück mehr gibt, so, wenn sie halt irgendwie dann jahrelang drin waren und dann rauskommen und natürlich weiterhin in dem Umfeld sind und dann halt auch wieder reinkommen und wieder jahrelang drin sind und so weiter, ist halt schon, hart, aber es ist halt einfach so, weil du lebst am Ende in den Bedingungen, in denen du halt eben leben musst. So, ne? Und das ist dann halt in dem Fall irgendwie im Knast und drin mit dem, was halt einfach da drin möglich ist. So, ne? Und mit den Menschen, mit denen du da halt einfach zusammentriffst. Und ja, auch ein Teil des Kampfes. Du kannst immer natürlich noch von der Unterstützung von draußen natürlich da auch sehr, sehr viel Unterstützung bekommen, was auch super ist und super wichtig ist. Du kannst an Diskussionen vielleicht über Briefe oder über Texte oder sowas teilnehmen. Du kannst, wenn du viel mehr Briefe bekommst, weil du auch viel mehr zurückschreibst und weil dein Fall, danke, irgendwie ganz toller Gefährtinnen draußen auch irgendwie weiter irgendwie öffentlich bleibt oder sowas. Auch sehr viel mehr irgendwie auch am Leben von draußen teilnehmen und sehr viel mehr irgendwie da auch noch irgendwie dabei sein. Aber ein ganz wichtiger Teil deines kleinen Kampfes, wenn auch nur so minimal wie auch nur möglich, wird trotzdem drin sein, so mit den Bedingungen, in denen du drin lebst, mit den Menschen, mit denen du drin lebst. Und ich glaube, für mich ist genau das eine gute Brücke, weil das, was ich mir zum Beispiel überlegt habe an Projekten, die durch Knastmauern hindurch vielleicht weitergehen, hat für mich einen Bezug gebraucht dazu. Also das, was ich angefangen habe, ist mit Gefährten ein Buchprojekt zu starten über Frauenknäste und uns da Gedanken darüber zu machen, wie wir das weiterführen könnten und können für den Fall, dass ich noch inhaftiert werde, für den Fall, dass ich drinne bin, wie wir uns das dann vorstellen, wo dann ganz viele Fragen wichtig waren. Von, ey, an welchen Diskussionen will ich wirklich dringend teilhaben? Welche wollen wir wirklich dringend zusammenführen? Welche müssen wir vielleicht auch jetzt im Vorfeld ganz dringend führen, um dann mehr Ruhe da drin zu haben, dass ganz viel auch draußen passiert ohne mich? Was können wir aber auch vielleicht dann mit da reingeben aus einem plötzlich neuen Raum, den wir damit haben, dass ich da drinne bin? Also was kann ich aus meinen Erfahrungen dann teil werden lassen von dem Projekt? Wie kann ich vielleicht auch drinnen auf die Suche gehen nach anderen Menschen, nach neuen Perspektiven, da mehr teilzuhaben und ich aber auch genau dieses Gefühl habe von, das ist dann eben der Lebensraum, in dem du bist. Und bisher mein Gefühl war, die beste Idee, die mir kommt, ist genau damit dann halt auch zu arbeiten und genau damit Projekte vorher zu starten. Und es, glaube ich, essentiell ist, sich darüber Gedanken zu machen, dass es eine Begrenztheit dann geben wird und gleichzeitig aber eben, und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, eine ganz große Ressource, die wir sonst vielleicht von draußen nicht so haben, weil so viel Einblick, wie wir in den Knast haben, wenn wir da drinnen sind, haben wir von draußen niemals. Und vielleicht auch noch dazu zu sagen, was echt sehr gut ist, ist halt irgendwie, du hast halt natürlich auch irgendwie dadurch, dass es halt natürlich eine sehr kleine Realität drin ist irgendwie, natürlich auch als Einzelperson unglaublich großen Einfluss, weil du halt eben gerade in der gleichen Situation steckst. Du bist in dem Moment halt nicht irgendwie so die privilegierte, auch selbst wenn du natürlich draußen eine privilegierte Situation hast, die wirst du auch nie ablegen, aber du bist in dem Moment halt genauso gefangen wie alle anderen und so auch irgendwie in der gleichen Situation und das wird dir schon auch genauso anerkannt. Vielleicht bist du sogar in gewissen Sachen sogar weniger privilegiert, weil du auch aus politischen Gründen viel härter bestraft wirst und das sehen die anderen ja auch und wissen sie auch und das heißt, dass irgendwie alle an irgendwas teilnehmen dürfen und du nicht irgendwie oder irgendwie bei dir halt irgendwie ganz besonders irgendwie immer überall nachgeguckt wird oder du besonders viel Stress mit den Schließern hast oder sonstiges. Genau, und dadurch, dass du in der gleichen Situation bist wie andere irgendwie, mit denen du vielleicht draußen nicht in der gleichen Situation wärst, hast du auch natürlich irgendwie nochmal eine ganz andere Möglichkeit, da halt einfach irgendwie aus einer gleichen Situation halt irgendwie so viel, viel Einfluss zu nehmen und auch einfach viel irgendwie also auch viel zu pushen da drin, wenn du willst, so, ne, irgendwie. Und das war auch zum Beispiel, was ich auch immer wichtig fand, war, wenn irgendwie krasse Geschichten waren, dann eben darüber auf der einen Seite selbst zu schreiben und die irgendwie zu veröffentlichen, aber auch andere Leute dazu zu sozusagen zu überzeugen, selbst Texte zu schreiben und die vielleicht draußen zu veröffentlichen oder sogar irgendwelche Interviews zu machen oder sowas über ganz konkrete Themen, so, die halt einfach super spannend ist, die können irgendwie anonym sein oder die können auch mit dem Namen stehen oder wie auch immer. Und dann halt einfach auch so ein bisschen so andere soziale oder auch politische Gefangene aus anderen Bewegungen so ein bisschen auch irgendwie so in der ganzen Geschichte halt auch mehr teilwerden zu lassen. Und dann, wenn das Ganze natürlich auch noch mit anderer Art von Solidarität irgendwie unterstützt wird, die von drin dann auch gesehen wird, wie dann, wenn zum Beispiel irgendwie entweder deren Texte dann irgendwo veröffentlicht werden, was sie dann halt lesen können, oder wenn es irgendwelche Knastdemos, Anti-Knast-Demos gibt, die die Leute hören und sehen, da sind reell Leute draußen, die halt irgendwie, vielleicht auch wenn nur symbolisch, aber in dem Moment auch ganz klar praktisch halt irgendwie vor der Tür stehen und schreien und irgendwie Sachen irgendwie rufen und irgendwie für die Freiheit von, auch von ihnen und von allen irgendwie einstehen oder sowas. Das ist schon was, was einfach unglaublich kraftvoll ist und es hat immer auch ganz viele unglaublich irgendwie begeistert und das habe ich auch immer versucht, Leuten dann draußen zu sagen, so die das vielleicht von drin nicht erlebt haben, dass es oft irgendwie wir uns von draußen irgendwie oft denken, so dass alle unsere Kämpfe so absolut minimal und klein und irgendwie unwichtig und sonst was ist und das ist halt ein Terrain, was halt irgendwie unglaublich, wo du halt einfach jeder Kleinigkeit, die du da halt einfach auch schon dem Knast irgendwie es erschwerst, da so seine Normalität zu leben oder sowas, die wird da so krass auch irgendwie gesehen und es ist halt eine Realität, die sie wahrnehmen und das kriegen auch die Gefangenen mit und das hat halt einen riesengroßen Einfluss. Ich habe auch das Gefühl, dass sozusagen, ne, klar, das machen wir in unserem Leben, egal wo die gerade stattfinden, ja sowieso immer Teil von sozialen Bezügen zu sein und auch unser Verhalten natürlich, wie genau das Verhalten aller anderen Leute auch, setzt ja auch irgendwie Standards oder ne, man inspiriert sich gegenseitig durch Dinge, die man auf dem Schirm hat. Und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass weil der Knast halt so ein unglaublich begrenzter Raum ist, obwohl die Fluktuation ja trotzdem ziemlich hoch ist, ist es halt so, dass irgendwie sehr viel, like everything you do counts. Also jedes einzelne Mal, dass man zum Beispiel auch so irgendwie sich stark macht gegen einen Faschospruch irgendwie von einem Mitgefangenen oder irgendwie Leute irgendwie nicht snitcht oder so. Also einfach irgendwie so alles, was man macht, wird so krass beobachtet, weil man halt auch so sehr doll aufeinander angewiesen ist, wenn man halt so eng zusammen ist, dass es sowohl bedrohlich ist, doller, als draußen, wenn Leute scheiße sind, aber auch irgendwie mehr zum Blühen bringt, wenn Leute nicht scheiße sind. Und dass das irgendwie sehr, dass das eine sehr besondere Situation ist, dass man quasi irgendwie, finde ich, schneller mitgestalten kann, wie die insgesamt so ein bisschen der Ton und die Culture und die Umgangsweise ist, als man das sozusagen in so einer viel weitläufigeren Welt draußen ist. Wo ich finde, dass es auch irgendwie dann einen selber sehr stark macht, dann zu erleben, dass man Anarchistin ist, weil man auch doller merkt, dass das was kann. So auch so in so einem zwischenmenschlichen Kosmos. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich würde das auch vollkommen unterstützen. Mir fällt dazu immer nur noch ein Beispiel ein mit dem, was man dann auch von draußen an Unterschieden merkt und was einen Unterschied macht. Nochmal sehr dolle zu merken, es macht einen Unterschied, ob wir draußen stehen und rufen Freiheit für alle politischen Gefangenen oder ob wir da stehen und schreien Freiheit für alle Gefangenen. Weil das wird gehört, das wird verstanden und der Unterschied ist auch für Leute sehr, sehr klar, ob sie mitgemeint sind oder ob sie sich nicht mitgemeint fühlen. Also das fand ich nochmal sehr krass zu merken, auch nochmal und auch nochmal sehr klar das Feedback zu bekommen aus der Zeit, wo wir da immer vorstanden und das direkte Feedback von unseren Gefährten von drinnen hatten. Und das genau, ganz genau. Und aber auch irgendwie so, weil das ja sowieso in so ein allgemeines Bild geht, so, ne? Beziehst du dich auf soziale Gefangene oder irgendwie wertest du die halt ab, so, ne? Irgendwie. Und ich finde das halt einfach unglaublich. Ich hatte zum Beispiel irgendwie auch irgendwie immer eine sehr starke Kritik an diesen ganzen, ja, mehr so kommunistischen Bewegungen, die halt einfach immer so diese nur auf politische Gefangene sich beziehen. Es ist natürlich viel einfacher, irgendwie im Kontakt zu stehen mit irgendwie Gefangenen, die halt irgendwie dir so vielleicht irgendwie politisch affiner sind oder sowas. Aber einfach ganz genau das Wichtige ist halt eben genau gegen das ganze Knastsystem zu sein, was uns irgendwie alle unterdrückt und nicht nur irgendwie, weil wir jetzt irgendwie aus irgendwie vermeintlich politischen Gründen da drin sind, sondern irgendwie am Ende ist eh alles politisch und sozial gleichzeitig so, ne, irgendwie und auch irgendwie die Form, wie sie dich sehen oder irgendwie, es hat halt eh alles irgendwie so ein bisschen was zusammen, so, ne, weil irgendwie es geht ja natürlich auch irgendwie um ganz konkrete irgendwie Gesetzesbrüche, die halt irgendwie politisch sein können, aber auch irgendwie sozial und so weiter und eben diesen Unterschied halt mit den Gefangenen nicht machen und auf der anderen Seite gibt es natürlich einen ganz krassen Unterschied, wie sich dann Gefangene darüber dazu verhalten und das halt irgendwie, das war natürlich auch immer sehr stark irgendwie, was ich dann sehr spannend fand bei diesen ganzen, zum Beispiel Anti-Knast-Demos, war halt einfach danach auch die ganze, danach und davor auch die ganzen Diskussionen mit den Gefangenen eben genau zu diesem Satz, wenn ich sage, Freiheit irgendwie für alle Gefangenen, runter mit allen Knästen so und das natürlich dann aber auch verteidige und dann mehr Gefangene dann manchmal sogar gesagt haben so, ja, aber bist du verrückt irgendwie, willst du all die Mörderinnen raus irgendwie aus dem Knast haben und so weiter und dann halt irgendwie dann darüber den halt versucht zu erklären, irgendwie, dass halt einfach Knast niemals eine Lösung sein kann, dass wir in einem total kaputten System leben und dass es irgendwie die Unterdrückung und die Einsperrung jeden Menschen kaputt macht und dass es hier jetzt gar nicht nur darum geht, irgendwie so, was jemand irgendwie gemacht hat, so, sondern einfach irgendwie so, dass halt einfach irgendwie Knasteinsperrung und so weiter halt einfach immer irgendwie scheiße ist und irgendwie, dass wir niemals irgendwie das als unsere Lösung haben können und auch niemals irgendwie an dieses System unterstützen, dass da halt, dass eben Knast braucht und irgendwie ein Knastsystem braucht und Ausbeutung braucht und Kapitalismus braucht und so weiter. So, ne? Und dass dann aber ganz, ganz viel Diskussion halt auch immer wieder kam. So. Und dass dann halt eben, und dann hast du natürlich Gefangene, mit denen du dich total streiten kannst und mit denen du dich auch niemals verstehen wirst und andere, die dann halt irgendwie natürlich schon auch irgendwie am Ende vielleicht irgendwie auch, ob sie das irgendwie vorher sich so überlegt haben oder nicht, aber halt irgendwie diese Kritik und diesen Kampf auch verstehen, so, ne? Und wie oder auch eben genau mittragen oder sowieso immer schon im Herzen hatten. So. Man hat ja auch irgendwie immer einen ganz guten Gesprächseinstieg, ne? Weil es halt eine geteilte Realität ist, die man hat. Was ich auch noch mega spannend finde, sind so gewerkschaftliche Kämpfe in Gefängnissen. Also gerade bei den deutschen Knästen gibt es ja auch viel Lohnarbeit, die getan wird. Die wird nicht als solche juristisch verhandelt und ne, irgendwie so Arbeitnehmerinnenstatus ist ja nichts, was die deutsche Gesetzgebung Gefangenen, inhaftierten ArbeiterInnen zugesteht. Und trotzdem passiert da ja Arbeit, die auch in gewisser Weise bestundenlohnt oder akkordlohnt wird. Und das fand ich irgendwie auch auf jeden Fall immer nochmal sehr spannend, dann da zu gucken, wie doll das auch einen Unterschied macht, wenn man da irgendwie 2, 3 Leute findet, mit denen man gemeinsam sagen kann, das ist halt nicht so cool, wenn wir uns jetzt ganz doll beeilen, wenn wir nach Akkord bezahlt werden. Weil, und ich finde auch, dass das, also ich kenne das auch aus Lohnarbeitsverhältnissen außerhalb des Gefängnisses, dass man natürlich, hat man immer irgendwie, dann hat man auch einfach die Leute, die man da halt als Kolleginnen hat und dann hat man auch irgendwie eine Möglichkeit, sich zu organisieren. Ich glaube, das ist gar nicht so dolle anders, bis auf den Fakt, dass es sich halt schneller rumspricht sozusagen, dass irgendwie auch halt die Diskussionen sind schneller und werden schneller kollektiv, weil es ein abgeregelter Kosmos ist. Ich glaube, da kann man auch sehr viel machen und ich glaube, ich persönlich würde voll Leuten empfehlen, wenn ihr irgendwie in den Knast geht, sich irgendwie ein bisschen zu üben, gemeinsamen Klassenkampf und auch so ein bisschen sich organisieren am Arbeitsplatz. Das sind Skills, die sind mega ähnlich und die lohnen sich mega zu haben, weil halt auch diese Arbeit im Knast relativ viel Zeit einnimmt und dass da man wirklich miteinander einen Unterschied machen kann, wie man da irgendwie die Settings setzt, auch als Gefangene. Ich habe eine Neugierdefrage noch, weil ich das an mir beobachtet habe und spannend finde, wie ihr das so seht. Dass irgendwie, mich hat es damals sehr verändert, mal in der Situation zu sein, wo ich mir meine Verbündeten und meine Feindinnen nicht so wählen kann, weil der Kosmos klein ist. Und klar, es ist irgendwie wichtig, einfach standzuhalten und auch ein Gegenpol zu sein zur Situation, den Leute halt irgendwie Scheiße bauen, doofe Sachen gemacht haben, irgendwie als Faschistinnen zum Beispiel eingesperrt werden oder halt auch im Knast rassistisch oder trans- und homofeindlich sind oder sowas. Aber ja auch, dass ich gemerkt habe, ich bin viel zugänglicher geworden für Gesten von Solidarität, war viel dankbarer, wenn irgendwie Leute Kämpfe von mir mitgetragen haben und habe dann sehr doll reflektiert, dass ich das draußen nicht bin, dass ich es eigentlich blöd finde und dass ich, glaube ich, gerne den Bezug, den ich im Knast gefunden habe, zu, man kann nicht aussuchen, mit wem man in denselben Kämpfen ist und trotzdem einen Weg finden, diese Kämpfe zu führen und zu gewinnen. Ich würde das eigentlich gerne von mir selber wollen, das mitnehmen schaffen in eine reale Welt und da irgendwie weniger hyperwählerisch zu sein, mit wem ich welche Kämpfe führe oder auch so sprachlich weniger ausgrenzend sein, mit wem ich welche Kämpfe führe. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht, warum das so ein Unterschied ist oder erlebt ihr das auch nicht als Unterschied oder was denkt ihr jetzt zu dem, was ich euch gerade erzählt habe? Also für mich war es irgendwie so, ich habe auch drin im Knast gearbeitet irgendwie zeitweise, also manchmal durfte ich das natürlich nicht irgendwie, manchmal war ich auch irgendwie auf Transport oder so und habe dann irgendwie für ein paar Monate in einem neuen Knast noch nicht gearbeitet, aber in manchen Knästen habe ich gearbeitet. Und habe genau das Gleiche auch so ein bisschen, wie du auch gesagt hast, so, ne? Versucht irgendwie dann halt auch mit den Gefangenen, die ich so ein bisschen als Nahestehendsten hatte, irgendwie so uns dann halt einfach gegen diese ganze Ausbeutung so möglichst zu wehren, so, ne? Oder auf irgendwie unterschiedlichste Art und Weise da erstmal irgendwie so eine Art von Bewusstsein zu bekommen, dann halt einfach auch nicht immer alles mitzumachen und unsere Grenzen zu setzen. Und einmal haben wir auch so ein bisschen so noch nicht angefangen zu streiken, aber uns gegen gewisse Sachen gewehrt und das auch ganz klar irgendwie dann irgendwie unseren Chefs dann da gesagt, dass wir das eben nicht machen und dann haben die auch sofort gesehen, weil wir zu dritt waren, dass die nicht wollten, dass wir da stärker werden und noch mehr Leute dazu bringen und haben dann uns irgendwie, ich glaube, um da halt irgendwie so eine Art von Frieden zu schaffen, halt auch sehr bald halt dann irgendwie dann lieber in andere Arbeiten so versetzt oder sowas, wo wir auch irgendwie dann am Ende irgendwie, was für uns irgendwie in dem Moment jetzt auch nicht irgendwie so, was besser war am Ende so, ne, irgendwie, weil es halt einfach auch sehr scheiße war, aber wir haben trotzdem versucht, auch die anderen halt irgendwie dazu zu bewegen, da halt irgendwie mitzumachen. Und insofern war das halt natürlich irgendwie so eine Situation, die nicht ausgewählt war, weder die Arbeit noch irgendwie sozusagen die Zusammensetzung mit den anderen, aber wir haben versucht immer, also ich habe versucht irgendwie so in dem Moment halt irgendwie mit den Gefangenen, wenn möglich, halt irgendwie da zusammen irgendwie was zu machen und dann halt auch irgendwie darüber zu sprechen, zu schreiben, irgendwie was dazu zu machen und halt einfach, dass das eben nicht so eine irgendwie stille irgendwie Ausbeutung drin im Knast ist, ohne dass dann einfach auch irgendwie so, dass das von draußen auch gewusst und gesehen wird so, ne? Und in jedem anderen Betrieb, wo ich draußen gearbeitet habe, in jeder anderen Firma oder sowas, kann sowas ja auch passieren. Ich hatte auch Arbeitsstreiks draußen schon irgendwie in den letzten Jahren. Und da war es auch so. Ich meine, da hast du ja auch nicht deine Arbeitskollegen ausgesucht und trotzdem kannst du da trotzdem auch einiges bewegen. Vor allen Dingen, wenn du halt irgendwie so dich unter einigen findest, die dann halt einfach auch bereit sind, da irgendwie einiges zu riskieren und auch eben möglicherweise den Job zu riskieren. Das ist natürlich draußen tausendmal einfacher, weil du sozusagen sowieso relativ frei wählen kannst. So. Drin ist es natürlich alles um einiges her. Und auch um einiges krasser alles so. Aber am Ende ist es genauso. Du kannst auch draußen irgendwie sehr, sehr viel machen. Und ich war jetzt irgendwie so von politischen Einstellung jetzt nie so eine irgendwie so gewerkschaftlich irgendwie so groß organisiert. Aber ich sehe da auch wahnsinnig viel Notwendigkeit, weil es halt einfach eine Realität ist. Irgendwie, wenn du arbeitest, musst du dich halt irgendwie genauso organisieren wie für alle anderen Dinge in unserem Leben, die uns eben betreffen. So, ne? Irgendwie. Und finde das auch irgendwie auch als einen Kampf von vielen anderen sehr wichtig. Natürlich gibt es irgendwie ganz viele Grenzen auch, weil es geht ja eben nicht nur um die Firma oder um die Arbeit oder irgendwie um das irgendwie ökonomisches Problem irgendwie in unserem System, sondern um ganz vieles andere eben auch irgendwie. Aber es ist eben so einer von vielen Kämpfen so, ne? Was aber auch noch ganz wichtig ist zu sagen, im Knast ist in Deutschland, in anderen Ländern ist es nicht so, in Deutschland ist Arbeiten ja sozusagen Pflicht. Das heißt irgendwie, wer nicht arbeitet, wird auch nochmal dafür bestraft. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn Gefangene sozusagen sich weigern zu arbeiten und damit halt irgendwie das auch über Jahre lang durchziehen. Ganz viel Respekt davor. Für mich war es so, dass ich entschieden habe, doch zu arbeiten, weil ich genau diese Art von sozialem Umfeld mit den Gefangenen gesucht und gebraucht habe. Zumal es außerdem auch in Strafhaft, das muss man auch sagen, so, du kannst von draußen nicht mehr unterstützt werden. Das heißt, alles, was du dir da drinnen hast, irgendwie ist, weil du es dir erarbeitest und dann dir auch ganz viel Geld zwangsangespart wird, so, was du dann aber bekommst, wenn du rauskommst. Und wie gesagt, ich weiß nicht, irgendwie ist es für mich es gibt kein allgemeines Rezept, wie man sich im Knast zu verhalten hat. So, ich glaube, es hängt ganz viel von den einzelnen Situationen an, ganz viel natürlich auch von der Straflänge, von dem, was du machst, dass es auch ein bisschen zu dem steht, was du draußen genauso auch machen würdest. Es gibt ja auch Leute, die draußen überhaupt nichts gearbeitet haben oder nie arbeiten oder weiß ich nicht was und irgendwie dann vielleicht drinnen das halt auch nicht machen oder anders entscheiden. Für mich war das halt so irgendwie, dass ich das eben für mich wichtig war, das trotzdem zu machen, aber eben genau nicht einfach nur still alles hinzunehmen und mich einfach nur so ausbeuten zu lassen, sondern eben mich dann auch versuche, mit den anderen da zusammenzuschließen. Nichtsdestotrotz ist es aber unglaublich schwierig drin, weil irgendwie alles ja eben mit direkten Repressalien immer irgendwie dann auch endet so, ne, irgendwie. Und das heißt irgendwie, dass dann halt viele Leute doch sehr, sehr, sehr viel Schiss haben, auch irgendwie eben da auch schon von Anfang an ihre Grenzen zu zeigen. So. Ja, der Zugriff von Autoritäten ist halt absurd hoch im Gefängnis. Du hast vorhin erwähnt, dass man ja auch, wenn man im Knast sitzt, sozusagen eine Nähe hat zu diesem System und auch wenn man eh schon generell vielleicht irgendwie Anti-Knast-Kämpfe führt, weil man versucht, eine Welt zu verändern und was du meinst, ne, weniger kapitalistisch, patriarchal, rassistisch und so weiter, weniger autoritär und staatlich zu machen. Was sind sozusagen Möglichkeitsfenster, die sich da eröffnen, wenn man im Knast ist und wie kann man die nutzen im Vergleich zu Anti-Knast-Arbeit, während derer man gerade nicht eingesperrt ist? Naja, ich glaube, der erste Punkt ist halt, du hast den Kontakt. Du hast den Kontakt, den du von draußen sehr viel schwieriger hast. Und ich glaube, das fängt bei mir auch mit so Sachen nochmal zusätzlich an. Ich habe mich viel mit Frauenknastern plötzlich auseinandergesetzt. Ich habe irgendwann festgestellt, ich habe mich vorher nicht mit Frauenknast auseinandergesetzt. Ich habe mich nur mit einem Männerknast auseinandergesetzt. Das waren die Erfahrungen, die ich kannte. Ich habe auch festgestellt, dass in den Frauenknast, in den ich tendenziell gehen werde, ich gar keine Kontakte habe. Ich finde sie auch nicht. Das heißt natürlich, also es wäre sowohl für mich als auch aber auch für uns draußen natürlich auch eine Ressource, wenn ich irgendwann, also nicht, dass ich deswegen rein wollen würde, aber dass die Chancen sich auch irgendwie mit vor Augen zu führen, die das dann hat, um auch positive Sachen da drinnen zu sehen, das für mich, glaube ich, ein ganz großer Teil ist. Und auch ein Kennenlernen von dem System und auch von einzelnen Knästen, weil eben jeder Knast unterschiedlich aufgebaut ist. Und solange wir keine Erfahrungen da drin haben, es natürlich auch schwieriger ist, uns darauf vorzubereiten. Und es auch manchmal sehr schwierig ist, eben Kontakt zu bekommen, wenn es nicht einen ersten gibt. Also wenn es nicht einen ersten Kontakt zu einer Gefangenen, zu einem Gefangenen, zu irgendeiner Person da drinne gibt, ist es ja total schwer, da weiterzukommen. Und das ist auf jeden Fall was, womit das dann anfängt, wenn irgendeine von uns in diesem Knast inhaftiert ist, dann gibt es einen ersten Ankerpunkt, dann gibt es eine erste Möglichkeit. Und ich würde sagen, die andere Ebene ist tatsächlich dieses Gefühl von aus meiner eigenen Bubble rauszukommen und zwar sehr viel doller, als ich es im Alltag sonst schaffe, eben wegen dieser Zwangsgemeinschaft. Ich dir auch von vorhin noch einfach nochmal zustimmen würde von, ich finde, das ist eine große Chance und etwas, was ich eigentlich auch gerne mehr im Alltag hätte, die Möglichkeit, die Kapazität und die Kraft, mich darauf einzustellen, weil ich glaube, dass wir daraus total viel lernen können miteinander und auch miteinander sehr viel weiterkommen können. Und das ist was, wo ich immer eine Neugierde drauf behalten möchte und auch im Zusammenhang mit möglichen Inhaftierungen eine Neugierde drauf haben möchte, auf andere Menschen dort. Wie müssten politische Gruppen, politische Zusammenhänge, politische irgendwie Kampfstrukturen draußen sein, damit man Gefährtinnenschaften, Genossenschaften, Freundinnenschaften, die man im Knast knüpft, da draußen hin mitnehmen kann? Habt ihr das Gefühl, dass Leute, die euch im Knast ans Herz gewachsen sind, mit denen ihr quasi oder mit denen ihr gemeinsam gut kämpfen konntet, muss ja nicht immer auf Sympathie beruhen, seid ihr in politischen Strukturen aktiv, wohin ihr die Leute nach deren und eurer Entlassung mit hinnehmen würdet? Und wie müssen die Strukturen sein, damit das geht? Ja, aber ich habe da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sowohl sehr, sehr gute als sehr, sehr schlechte. In dem Sinne, dass es halt es ist halt einfach so, dass natürlich die Situation für Gefangene sich dann auch nochmal für Gefangene, die dann rauskommen, sich ja dann auch deswegen irgendwie verändert, weil sie natürlich draußen auch ganz vielen neuen Sachen wieder ausgesetzt sind und vor allen Dingen, wenn so eine Art wie von Bewusstseinsmache, also auch so eine Politisierung halt irgendwie sozusagen in der letzten Knastzeit so ein bisschen stattgefunden hat, dann ist dann halt irgendwie oft so ein bisschen so auch der Knall an so unterschiedlichen Realitäten plötzlich ganz klar. So, ne? Irgendwie das ein großes Hauptproblem, finde ich, irgendwie in unserer anarchistischen Bewegung ist, dass wir ganz viel von draußen oder auch von drinnen, aber halt irgendwie, dass so ganz viel irgendwie gesagt wird und oft wenig getan wird. Dass halt einfach irgendwie der Unterschied zwischen den Worten und den Taten halt sehr, sehr groß ist. Und das kann Leute sehr irritieren, die das halt alles sehr ernst nehmen so und auch sofort den Worten glauben und in einer sehr repressiven Situation leben, in denen sie halt sofort irgendwie glauben, so wow, das wird gesagt, das heißt draußen sich dann da so eine Art von kleiner Revolution vorstellen, die sie zwar noch gar nicht kennen, aber da irgendwie sozusagen so ein falsches Bild kriegen von dem, was wirklich die Realität draußen ist und was auch unsere Realität ist, weil oft müssen wir unsere eigenen Worte und unsere eigene Sprache irgendwie dann ja irgendwie so ein bisschen auch erst so in so eine andere Art von Realität übersetzen, die wir zwar, weil wir das gewohnt sind so und uns kennen, da zwar schon natürlich wissen und vielleicht auch da natürlich sehr viel Kritik haben, aber so ein bisschen realitätsnah sind so. Aber das ist halt, wie gesagt, für andere Leute kann das halt eine riesengroße Enttäuschung sein, dann zu sehen, dass eben doch nicht alles so leicht ist von draußen oder geht oder dass das und das halt irgendwie gesagt wird oder irgendwie. Und das ist halt sehr, sehr schwierig so. Es ist sehr, sehr schwierig, mit Leuten dann halt irgendwie aus unterschiedlichen Lebensrealitäten in einem gleichen Kampf zu stehen, wenn es einfach da so an so einem gemeinsamen Nenner fehlt so. Und der natürlich auch immer anders bleibt, weil es ist immer was anderes, wenn wir auch von draußen oft sagen, ja, wir versuchen irgendwie solidarisch zu sein mit den und den Menschen in den und den Situationen, aber das zum größten Teil halt einfach immer nur so stellvertretende Kämpfe sind und nicht eigene. Und das ist halt oft irgendwie ein riesengroßes Problem so, weil ich glaube, es ist immer tausendmal einfacher, wenn es eigene Kämpfe sind, weil wir dann da auch wirklich mit vollem Herzen und auch mit allem dabei stehen. Und das ist von drinnen aus natürlich einfacher als von draußen, weil in draußen oft dann halt einfach eben unsere Privilegien oder irgendwie unsere Situationen dann eben einfach andere sind. Und ja, das ist alles super schwierig. Ich glaube, was es irgendwie so zusammengefasst wichtig ist, ist halt, dass von draußen einmal irgendwie viel mehr auch irgendwie so an Ehrlichkeit und irgendwie so authentischer Art einfach da ist, dass man halt auch irgendwie sozusagen das, was man sagt, auch versucht mehr zu leben so. Und dann auf der anderen Seite halt einfach natürlich sich den Unterschieden bewusst ist, aber dann halt auch irgendwie so aus dieser Bubble halt rauskommt, weil sonst wirst du mit Leuten außerhalb dieser Bubble halt einfach auch keinen Kontakt haben können und das wird die auch nicht interessieren und irgendwie klar, irgendwie wenn wir da so eine eigene Sprache und eine eigene Logik haben, die dann halt einfach draußen, die einfach auch andere nicht verstehen, die das nicht selbst leben so, dann wird es da einfach auch keine Berührungspunkte geben so. Ich muss gerade sagen, dass wir generell lernen müssen, unsere anarchistischen Kämpfe als Kämpfe zu verstehen, die wir wirklich gewinnen wollen. Ja. Ich hätte noch eine neugierige Frage, die nimmt ein bisschen Bezug auf deinen Workshop, den du gehalten hast, wo es ein bisschen auch darum ging, dass ja quasi ganz viel Infrastruktur und Ressourcen uns im Knast fehlen, auf die wir draußen Zugriff haben. Klar ist das auch unglaublich unterschiedlich, auf wie viel Ressourcen und Infrastruktur wir draußen Zugriff haben. Auf jeden Fall. Aber es ist ja nochmal ein kleiner, und auch im Knast ist es sehr unterschiedlich. Ich würde zum Beispiel dir teilweise widersprechen und sagen, es ist sehr sichtbar im Knast, auch welchen, keine Ahnung, Klassenhintergrund Leute haben. Oder ich glaube, auch da gibt es so krass viele nochmal Privilegienunterschiede. Ja, ich wollte gar nicht sagen, dass es das nicht gibt. Ich sage nur, dass es halt einfach irgendwie in dem Moment weniger zu. Doch, es ist aber wirklich, es gibt manche Sachen, die natürlich ganz klar sind und die man sieht so, aber es gibt, ich finde das draußen nochmal, dass man das noch viel, viel stärker sieht. Sowohl die Armut als auch irgendwie die Privilegien oder sowas irgendwie, als auch die Situation konkret, ob jemand halt irgendwie den ganzen Tag gestresst 100.000 Stunden arbeitet irgendwie, um irgendwie über Wasser zu halten oder halt irgendwie keine Arbeit bekommt und deswegen halt irgendwie sozusagen wieder ganz schnell irgendwelche Sachen dreht oder so. Oder ob jemand halt einfach voll aufgefangen und wohlbehütet ist irgendwie. Und ja, das ist halt einfach irgendwie, ich finde, draußen sind die Unterschiede einfach noch mal stärker so da, ne, irgendwie. Und deswegen auch oft dann einfach irgendwie so von allen Seiten so ein bisschen auch das Gesicht noch klarer. Deswegen ist auch oft so, das habe ich jetzt auch mit manchen irgendwie ehemaligen Gefangenen gesprochen, dass dann halt irgendwie draußen oft dann die Beziehungen mehr verlaufen nach einer Zeit oder sogar irgendwie es krasse Enttäuschungen gibt oder viel mehr Scheiße passiert so, ne? Irgendwie so im Sinne, dass du dann halt irgendwie mit Leuten, mit denen du drin irgendwie zusammengestanden hast, von denen irgendwie möglicherweise draußen gelinkt oder beklaut wirst oder sowas. Und das kann dir zwar im Knast auch passieren, aber da hast du halt viel weniger sogar irgendwie als Person, die jetzt irgendwie aus Privilegien kommt oder sowas. Und das ist draußen schon alles nochmal viel beschissener so irgendwie. Und gerade mit dieser Unterschiedlichkeit zwischen drinnen und draußen irgendwie Thema Gesundheit, Thema irgendwie eigene emotionale, psychisches Wohlbefinden. Wie kann man das irgendwie transferieren, Mechanismen, die man draußen hat, um mit Sachen umzugehen, hin Richtung Mechanismen, die man drinnen hat, vielleicht bei den begrenzteren Mitteln und neuen Menschen, um irgendwie sich und andere stabil zu halten. Ich frage mich gerade, ob es so rum funktioniert oder ob es andersrum funktioniert. Also ich glaube, die Mittel, die ich draußen zur Verfügung habe, die sind sehr viel damit verbunden, dass ich da viel mehr Zugriff auf ganz viel mehr Sachen habe. Und es für mich eher eine Frage war, wie kann ich potenziell mit der Begrenztheit umgehen und das in meinen Alltag auch draußen mit integrieren. Du würdest es quasi üben vorher schon mal. Was zum Beispiel? Ich habe Einschlafen ohne Hörbuch geübt, weil mein Kopf sich dreht wie nichts Gutes manchmal abends und ich einfach draußen die Strategie im Normalfall für mich habe, da Hörbuch zu hören. Das kann teilweise im Knast auch möglich sein, wenn wir Radios haben, wenn wir irgendwie Zugriff auf solche Sachen haben. Das ist aber nicht immer der Fall. Da sind wir halt irgendwie einfach abhängig davon, was uns zur Verfügung gestellt wird, wie die Repressalien da eben sind, ob wir am Anfang ein Radio drin haben oder auch nicht. Das kann ja auch in den ersten Wochen einfach sehr, sehr unterschiedlich sein und auch später. Genau, und das bei mir eher dazu geführt hat, mir selber Sachen anzutrainieren, wie ich das machen kann und wie ich es auch von anderen Leuten halt dann kenne, auf so Ebenen, wie es auch in den Knastratgebern und so weiter ist, irgendwie zu üben, zu meditieren, sich selber runterzufahren, also den eigenen Kopf und Körper mehr zu kontrollieren und klarer zu haben und das ohne immer in der Lage zu sein, zu meinen Liebsten zu rennen und mit denen zu reden und von denen Hilfe zu bekommen, als auch irgendwelche Dinge von außen zu haben, mit denen ich das machen kann, sondern wie schaffe ich das mit mir allein, mit meinem Kopf, mit meiner Psyche. Und ich glaube, dass das bis zu einem bestimmten Umfang auf jeden Fall möglich ist, sich das draußen auch schon anzutrainieren und es eine Sicherheit geben kann, wenn man reingeht. Ich würde das nicht für alles verallgemeinern, sondern es ist halt eben ein gewisser Rahmen. Es gibt Sachen, die sprengen das auf jeden Fall und die sind dann vielleicht nicht möglich. Aber das, was möglich ist und was man selber kontrollieren kann, zu versuchen. Ich glaube, ganz genau. Ich sehe auch das irgendwie so, dass es halt das Wichtigste überhaupt ist, irgendwie gut vorbereitet zu sein, ist natürlich auf so einer irgendwie gesundheitlichen Ebene, ist eben so gesund wie möglich zu sein. Draußen schon im Allgemeinen und drinnen dann natürlich genauso oder noch mehr wahrscheinlich. Ne? Das heißt, für eine Gesundheit ist natürlich irgendwie, wenn man halt keine Krankheiten hat irgendwie, ist es natürlich irgendwie tausendmal besser und versuchen die halt irgendwie auch zu vermeiden, wenn es möglich ist. Die Ernährung so gesund wie möglich irgendwie den Umständen entsprechend zu halten. Und natürlich so möglichst wenig Abhängigkeiten zu haben. Das ist halt einfach auch das Wichtigste so. Und dann vor allen Dingen drinnen auch keine neuen Abhängigkeiten dazu zu gewinnen, die man draußen schon zum Glück nicht hatte. Und dann halt einfach irgendwie so möglichst viel körperlichen Ausgleich zu haben, gerade irgendwie, wenn man auf engem Raum ist und sich wenig bewegt, dann halt irgendwie so Sport oder Übungen oder zumindest so ein bisschen Dehnen oder sowas auf der Zelle zu machen. Ich habe das auch irgendwie immer zu Gefangenen da versucht anzuregen, die halt irgendwie zum Beispiel keine sportlichen Leute sind, die aber zumindest dazu zu bringen, so Dehnübungen zu machen, so, weil es halt einfach irgendwie auch dieses irgendwie Schlafen auf diesen beschissenen Matratzen oder sowas auch irgendwie für den Rücken immer irgendwie und auch vor allen Dingen auf Dauer halt richtig scheiße ist. Und dann ist einfach irgendwie durch diese täglichen Dehnübungen hatte ich aber zum Glück niemals Rückenschmerzen irgendwie und das, obwohl ich die jetzt, wenn ich die jetzt nicht machen würde, sofort nach einer Nacht Rückenschmerzen hätte, so, ne, irgendwie. Und das ist halt möglichst auch versuchen, Verletzungen zu vermeiden, gerade wenn man, wenn ich zum Beispiel mehr Sport mache, immer natürlich auch zu wissen, dass ich halt irgendwie mich sehr leicht verletzen kann, gerade wenn es halt viel Betonboden gibt oder halt irgendwie gerade mit dem Laufen oder so, dich nicht so zu überarbeiten. Das heißt, du kannst niemals so wirklich an deine körperlichen Grenzen so richtig rankommen, weil dann hast du halt eine viel, viel höhere Verletzungsgefahr. Du musst immer da drunter bleiben und eher so kontinuierliche Übungen und Sport machen, der jetzt nicht so irgendwie super übertrieben ist, aber der halt irgendwie so kontinuierlich und vielleicht auch täglich ist oder so oder auch mehrmals täglich sein kann. Und dann aber auch irgendwie so für den Kopf auch immer wieder, das gehört halt genauso dazu, eben auch Sachen zu machen, die wichtig sind. Irgendwie, ich habe mich eben immer durch viel Lesen und Schreiben so normalerweise beschäftigt, aber habe dann auch gesehen, dass ich auch irgendwas Kreatives brauche, außer dem Schreiben so. Und das ist dann halt für viele Malen oder irgendwie, oder irgendwelche Lieder schreiben oder singen oder tanzen oder irgendwas machen, irgendwas Kreatives, was halt irgendwie, dass du halt einfach auch noch irgendwie versuchst, nicht nur einfach nur zu funktionieren so. Und das halt alles zusammen bloß halt einfach irgendwie natürlich auch kollektiv so, ne, irgendwie, das heißt irgendwie mit deinen Leuten draußen halt natürlich irgendwie, dass du halt einfach nicht so psychisch ständig überlastet bist, dann gibt's natürlich die ganzen Meditationen und auch irgendwie Yoga-Übungen und so weiter, alles ist immer super irgendwie, was halt dazu beiträgt, dass du halt irgendwie als Einzelperson natürlich ausgeglichener bist und aber einfach auch irgendwie so im Kollektiven halt irgendwie wir halt auch alle zusammen besser und gesünder irgendwie sein können und wenn wir dann halt irgendwie mal krank werden oder eine Depression fallen oder sowas, das haben wir halt auch ältere Gefangenen dann immer gesagt, so sich selbst nicht so zu hart zu nehmen, so, ne, irgendwie und die ganze Zeit zu zwingen, immer funktionieren zu müssen und irgendwie, ja, ich darf jetzt nicht krank sein und ich darf jetzt auch nicht einfach mal einen Tag irgendwie das so ein Tiefen haben oder so, sondern halt einfach irgendwie dann halt einfach auch zu wissen, dass es dazugehört und dass es ja auch nicht niemals irgendwie was ist, was jetzt so ständig in so einer Situation ist. Ich habe immer versucht, irgendwie Medikamente komplett zu vermeiden, habe die auch nie genommen im Knast, also keine Schlaftabletten und gar nichts, war meistens auch die einzige Person, die nichts genommen hat und habe auch oft versucht, die Gefangenen dazu zu überzeugen, davon zu überzeugen, auch keine zu nehmen oder sie vielleicht irgendwie mehr abzusetzen oder zu dosieren oder wie auch immer. Es kommt ja auch darauf an, wie viel sie jetzt irgendwie normalerweise nehmen, aber halt einfach versuchen, da so viel an sich selbst zu arbeiten, sich körperlich auszulasten, damit sie nachts auch wieder müde sind oder so. Oder vielleicht, wenn sie das brauchen, wie was du gerade gesagt hast, zum Beispiel mit einem Radio oder auch mit einem Fernseher oder sowas, zu schlafen, wenn das besser ist, dann sollen sie das machen, so ne, irgendwie, aber halt besser irgendwie natürlich als irgendwie diese Schlaftabletten oder Antidepressiva oder all so ein Zeug, so ne. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, weil natürlich irgendwie gerade, wenn du versuchst, gesund durch den Knast zu gehen, dann natürlich irgendwie, das ist ein krasser Widerspruch zum Knast an sich natürlich, weil du bist in einem total kranken und schlimmen irgendwie Umfeld sozusagen, wo natürlich es einfach so viele Dinge gibt, die halt natürlich auch ständig dagegen arbeiten, wie dieser ständige Stress, dass sie sich die ganze Zeit versuchen, irgendwie unter Druck zu setzen, dich immer wieder rausbringen, dann die ganzen Nachrichten, die auf dich zukommen können, dann diese ganze Wut, mit der du halt auch nicht so gut arbeiten kannst, wie kannst du der Wut, deiner eigenen Wut entgehen, dann halt irgendwie so natürlich, dass ganz viele Gefangenen halt sehr, sehr krass irgendwie drogenabhängig sind, dann halt irgendwie so viel irgendwie an Gewalt und irgendwie Ausbeutung und Unterdrückung von draußen irgendwie erleben und auch noch während der Zeit natürlich oder auch drinnen die ganzen irgendwie, ja, auch Übergriffe, die es dann auch manchmal gibt oder sowas, ja, all das ist natürlich irgendwie einfach ein Riesenproblem, dann da natürlich irgendwie versuchen, gesund zu bleiben, so. Ich finde es total gut. Ich finde auch nochmal diesen Punkt von mit den eigenen Emotionen Umgang finden, finde ich total wichtig, wo du gerade nochmal von Wut gesprochen hast, also auch sich zu überlegen oder auch zu lernen, vielleicht in dem Moment erst, wann kann ich Trauer zulassen, wann kann ich Wut zulassen, wann kann ich aber auch Freude haben, dass es einfach nicht funktioniert oder nicht gut ist, psychisch, gesundheitlich, permanent hart da drin zu bleiben, weil das halt harte Sachen sind, die auf uns einprasseln die ganze Zeit und wo ich so das Gefühl habe, das Erste, was mir immer in den Kopf kommt, ist so, okay, ich muss die Mauer aufbauen, ich muss irgendwie den Abstand wahren. Und gerade wenn wir aber länger mit dieser Form von Druck zu tun haben, wir lernen müssen, Räume zu finden, wo wir auch andere Emotionen rauslassen können, Menschen zu finden, wo wir andere Emotionen rauslassen können, weil wir ansonsten daran kaputt gehen. Das frisst dich auf, wenn du das permanent nur in dich reinfrisst und deine Mauern aufrecht erhältst. Dann fasse ich das jetzt schon mal zusammen, bevor ich noch auf eine andere Ebene mit euch zu sprechen kommen würde, gerne. Das heißt, auf jeden Fall Ventile finden für Emotionen im Knast, nicht zu hart zu sich zu sein. Wenn man kann, vorher mit dem Rauchen aufhören und mit dem Trinken. Ich finde es ja sowieso eine gute Idee und finde es voll toll, dass ich jetzt verkaufen kann als richtig gute Anti-Knast-Strategie. Aha, Nichtraucherinnen aller Länder, vereinigt euch. Ich finde es wirklich klug, weil man weniger Druckpunkte hat und weil man auch in diesem ganzen sozusagen so Wirtschaftskreislauf im Knast einfach andere Entscheidungen treffen kann, so als Person, die irgendwie nicht raucht und nicht trinkt oder darauf verzichten kann, phasenweise. Dann irgendwie Eigengewichtskörperübungen sich vorher schon mal zu überlegen, weil das ist auch total schön, wenn man die schon mal klar hat und schon mal vorher mit Leuten auch üben konnte vielleicht, die irgendwie wissen, was da gut funktioniert für welche Körperregion. Wenn man die dann schon mal kennt, ist es auch leichter, die in der eigenen Zelle zu machen. Am besten auch Übungen, die auf begrenztem Raum gut Sinn machen und sich Hobbys überlegen, die wenig Sachen brauchen, damit die umsetzbar sind. Und dann hat man eigentlich schon mal ein gutes Set beisammen. Meine vorletzte Frage geht deshalb jetzt nochmal in die Richtung so bürokratisch, in Deutschland, in deutschen Knästen, bürokratische Vorbereitung auf Knast. Was sind da Dinge quasi, von denen ihr jetzt schon wisst, dass sie entweder eine gute Idee gewesen wären, das vorher zu regeln, oder eine gute Idee gewesen sind? Stichwort Vollmachten, Untermiet, Sachen, solche Dinge, quasi so bürokratische, finanzielle, logistische Sachen. Habt ihr da noch Tipps zu? Das war jetzt ein harter Bruch, ne? Wir waren gerade eben sehr emotional und jetzt bin ich so, Kontovollmachten. Aber ist da sozusagen was, was ihr noch sozusagen Leuten mitgeben könnt, woran es sich vielleicht lohnt zu denken und das schon mal vorher in die Wege zu leiten, bevor man einfährt? Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist im Allgemeinen, halt, dass halt einfach in deinem Leben klar steht, also auch in deinem allerengsten Umfeld. Das wäre aber jetzt nicht nur bürokratisch, sondern halt irgendwie überhaupt, was passiert, wenn du verhaftet wirst, wer kümmert sich um was und so weiter irgendwie. Wer kann Zugang auf dein Konto haben und es sperren oder was auch immer oder deinem Arbeitgeber irgendwie sagen, dass du eben nicht mehr da sein wirst und das mit deiner Familie klären und so weiter. Aber das ist jetzt alles nicht nur bürokratisch, sondern vor allen Dingen ja auch ganz praktisch irgendwie auf ganz vielen anderen Ebenen. Bei mir bürokratisch persönlich gab es eigentlich nicht so viel zu klären, weil ich hatte nicht viel Geld auf meinem Konto und es gab auch nicht irgendwie sehr viel mehr zu, ich hatte einen Arbeitsplatz irgendwie, aber das ging auch eigentlich ganz schnell irgendwie so zu beenden. Und es war eh klar, dass ich für eine längere Zeit im Knast wäre und in Deutschland hatte ich auch zu dem Zeitpunkt sonst eigentlich nichts. Und irgendwie Thema Vollmachten und Anwälte, das haben wir alles erst im Laufe der U-Haft-Zeit so ein bisschen klar gehabt und das ging aber dann auch ganz schnell so, ne? Irgendwie das haben, die Anwälte kommen sofort irgendwie und bringen dir schon sozusagen eine Vollmacht mit, die du unterschreiben musst oder beziehungsweise es kommt jemand anderes vorher und lässt die vorher unterschreiben, damit der Anwalt dann sozusagen dich besuchen kann. Also es gibt auch Sachen, die jetzt, ich will jetzt nicht sagen überbewertet sind, aber die auch noch relativ schnell dann irgendwie sozusagen zu machen sind. Ich glaube, es ist wichtig, natürlich bürokratisch so ein bisschen dein Leben so zu wissen, wie das halt aussieht, wenn du dann plötzlich nicht mehr da bist oder ganz schnell verhaftet wirst oder sonst was. Aber ich glaube, das ist halt viel allgemeiner als jetzt nur das Bürokratische. Aber es hängt halt auch davon ab, was deine Lebenssituation ist, ob du Kinder hast, ob du irgendwie Eltern hast, die halt irgendwie Hilfe brauchen und so weiter. Das ist dann auch einfach so von ganz, ganz vielen konkreten Sachen abhängig. Ja, gerade wenn man Kinder- und Krankenversicherung ist so übelst das Problem, wenn Familien versichert sind, die Kinder, und Leute wandern ein und dann ist man nicht mehr krankenversichert und dann sind die Kinder nicht mehr krankenversichert. Und das ist was glaube ich, voll gut ist, irgendwie vorher zu versuchen, zurechtzustricken. Und sonst würde ich dir aber auch total zustimmen, dass ganz, ganz, also war auch bei uns die Erfahrung, dass ganz viele Sachen gut dann zu regeln sind. Ich glaube, es ist gut, wenn man seine eigenen persönlichen Unterlagen gut sortiert zu Hause hat für andere Menschen. Ansonsten muss sehr viel gesucht werden. Also ich glaube, viele von den Vollmachten und so weiter und so fort, wenn man ein gutes Umfeld hat und Leute, denen man vertraut, geht das sehr schnell, das alles noch dann zu regeln. Das macht es natürlich einfacher, wenn die Kontovollmacht schon da ist für irgendwen. Das macht es natürlich einfacher, wenn irgendwer den, die ArbeitgeberInnen, was auch immer, schon kennt oder auch eine Idee hat, wo du studierst oder whatever du auch immer gerade machst, Kontakt zu der Familie, wie auch immer. Aber ich glaube, das Wichtigste sind A, Menschen, denen du vertraust draußen, die entweder dir dann eine gute Anwältin zuschustern oder du das vorher schon abgeklärt hast. Und im besten Fall, dass deine Unterlagen nicht irgendwo in deinem Zimmer super verstreut sind und Leute alles durchsuchen müssen, bevor sie wissen, wo die Sachen sind, damit sie einen Schritt weiterkommen. Und genauso Sachen, wo man das, klar, das kann man natürlich auch im Vorfeld regeln, so zu gucken, okay, welche Personen sammelt vielleicht auch Briefe zusammen, wenn man zum Beispiel irgendwie vielleicht lieber nur eine Adresse von irgendwie einem Kollektiv rausgeben will und dann sollen die Briefe weiterleiten oder welche Person zahlt am Ende irgendwie das Geld auf dein Haftkonto oder sowas, vielleicht Leute für dich gesammelt haben. Auf der anderen Seite können das natürlich auch die Leute im Nachhinein unter sich besprechen. Das heißt, genau wie ihr schon am Anfang angemeldet habt, es ist halt natürlich immer voll gut, alles, was man vorher regeln kann, aber es ist auch nicht so, als wäre das die letzte Möglichkeit, um irgendwie Sachen gut zu strukturieren. Ich würde nur einmal nochmal dazu sagen, dass es halt irgendwie Sachen sind, wo ich das Gefühl habe, wir reden auch aus einer sehr privilegierten Position, wo zum Beispiel solche Sachen wie, für mich stand nie zur Debatte, ob meine Wohnung dann weg ist, wenn ich plötzlich weg bin. Ich glaube, da stehen einfach für andere Menschen noch sehr viel größere Fragen im Raum, wo ich einfach nicht so richtig, mir fehlt da manchmal der Horizont für, wie das aussieht. Vielleicht kannst du da noch mal mehr zu sagen, aber da könnten noch viel mehr Sachen auf uns zukommen. Ich glaube, dass für Leute, die halt nicht die Unterstützung und den Hintergrund, das Umfeld haben, was wir jetzt zum Beispiel haben zum Glück, ist es halt einfach so, dass sie halt mit einer Verhaftung einfach alles verlieren. Aber das ist dann auch so. Wenn du einmal alles verloren hast, dann hast du auch alles verloren und dann ist es auch irgendwie eh vorbei. So, ne? Das heißt, wenn du irgendwo Geld hattest, dann wird es weg sein. Wenn du eine Wohnung hattest, dann wird sie auch danach weg sein. Wenn du irgendwo noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie oft das Schlimme ist natürlich dann bei deinen eigenen Kindern, wenn die nicht irgendwo sozusagen unterkommen, so, dann nimmt der Staat die weg irgendwie so. Und das heißt dann aber so meistens, dass halt in Verhaftung einfach wirklich, und das muss man halt einfach auch so sehen, selbst wenn sehr viel geregelt ist, im Normalfall für alle einfach heißt irgendwie erstmal alles, was du hattest, ist weg, so, ne? Und diejenigen, die halt, es gibt dann viele, die sind sehr gewohnt, dass es halt so ist, so, ne? Weil sie halt irgendwie jetzt auch kein legales Leben draußen geführt haben und sowieso immer im ständigen, man weiß nie so genau, was jetzt genau passiert, ob du jetzt gleich sehr, sehr viel Geld hast und es dir gut geht oder ob du irgendwie überhaupt nichts hast irgendwie und sofort verhaftet wirst und dann die nächsten Jahre erstmal im Knast verbringst. So. Und das ist natürlich irgendwie einfach immer super krass. Also die Verhaftung hat halt einen sehr, sehr radikalen Bruch auf ganz vielen Ebenen so und dann ist dann natürlich oft irgendwie dann sozusagen viele Dinge, die uns jetzt gerade natürlich beschäftigen, so am Ende irgendwie so das kleinste aller Probleme. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du natürlich ein Umfeld hast, was dich auch unterstützt, was dir auch eine gewisse Sicherheit gibt und auf der anderen Seite du dich natürlich mit irgendwie Knast auseinandersetzen musst, aber weißt, dass natürlich gewisse Sachen da sind und oder auch danach noch da sein können. So. Das ist natürlich irgendwie ein riesen, riesen Vorteil und es macht es dir das Rauskommen dann viel, viel, viel einfacher. Weil in dem Moment hatte ich das Gefühl, wenn du drin bist, denkst du gar nicht mehr daran, was du draußen hattest irgendwie und wo was ist und so weiter. Das ist natürlich irgendwie einfach so, weil du so krass brechen musst mit der eigenen Situation und auch immer wieder und auch ganz viele Sachen vergisst. So irgendwie so. Du denkst an die wenigen Sachen wichtigen und merkst halt natürlich dieses irgendwie eben eingesperrt sein und das natürlich da von deinen liebsten Menschen halt irgendwie weggerissen worden zu sein. Und dann sind halt materielle Sachen natürlich auch irgendwie am Ende viel zweitrangiger. Wenn allerdings, das kann ja auch bei einigen sein, sie aus einem sehr, sehr, sehr stabilen und irgendwie privilegierten Leben draußen kommen, dann können das natürlich trotzdem auch natürlich am Ende schmerzhafte Sachen sein, wenn dann halt irgendwie, oder eben, oder wenn es dann natürlich um andere Menschen geht, so, ne, wie zum Beispiel eigene Kinder oder Familie oder sowas und wenn das nicht geregelt ist. Dann gibt es Skills oder Wissen, wo er da im Knast dachte, fuck, wenn ich das vorher irgendwie noch angeeignet hätte, das wäre mördergut gewesen. Oder wo ihr jetzt schon denkt, oh, das wird richtig, richtig praktisch und handy im Knast, wenn ich das jetzt noch schnell lerne und das dann irgendwie kann. Gibt es da so Sachen, wo ihr denkt, das lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal sich kurz weiterzubilden und das schon parat zu haben, wenn man dann drin ist? Ich glaube eben, wie gesagt, was ich aber auch schon vorher gesagt habe, für mich war das halt einfach klar zu sein, so, ne? Und dann da auch irgendwie so das, was ich vorher meinte, nicht zu hart zu sein. Also ich glaube auch zum Beispiel zu dem Thema Scham oder sowas, dass man sich schämt für irgendwas oder was man falsch gemacht hat oder was irgendwie, wofür man kritisiert werden kann. Eben, das ist Fehler machen wir die ganze Zeit, wir lernen dabei und es ist so wichtig, nicht alles, was jetzt so 100% irgendwie super, irgendwie optimal und super richtig gelaufen ist, aber trotzdem dem halt irgendwie einen Wert zu geben. Wenn wir halt zu allen hart sind und schon die kleinsten Fehler irgendwie sozusagen da so zerfleischen, dann irgendwie werden wir einfach auch irgendwie uns auch einfach untereinander nicht stark machen können, um dann am Ende die Repression auszuhalten. Ich würde nur noch einmal betonen und hinzufügen, zu uns selber halt nicht zu hart zu sein. Und wie es manche Leute dann immer so ausdrücken, lieber uns selbst die beste Freundin zu sein, als wir selber uns gegenüber. Ja. Und sonst so ein bisschen banaler noch so, Sprachen, Radios reparieren, rappen, gibt es da auf der Ebene noch so was, wo ihr denkt, fuck, das hätte ich ja auf jeden Fall noch irgendwie juristisches Klimbim auf jeden Fall noch mal angucken und lernen sollen, bevor ich einfach, oder denkt ihr, das wird schon mit den Tagen, Wochen, Monaten und Jahren, je nachdem, wie lange es dauert? Ich würde schon sagen, das wird schon, ne? Ich habe zum Beispiel irgendwie so angefangen, dort drin zu rappen, ich habe draußen nicht gerappt irgendwie so, aber ich habe es drin gemacht, weil es einfach irgendwie so, ja, weil ich irgendwie das einfach brauchte irgendwie so ein bisschen für meine Kreativität oder irgendwie was zu machen. Ich hatte auch zum Glück irgendwie dann auch eine CD mit so Beats irgendwie, auf die ich dann halt so drauf rappen konnte oder sowas. Das hat sich dann auch so ein bisschen ergeben. Oft kommst du auch zu irgendwelchen Sachen, die du vielleicht gar nicht dachtest und die sich dann so ein bisschen auch den Umständen entsprechend ergeben. Ich fand es mal ganz lustig, weil ich eine Gefangene irgendwie getroffen habe, die dann gesagt hat, irgendwie so, die hatte halt schon 20 Jahre Knast hinter sich und noch einiges dann zu tun. Und die meinte, wenn ich nochmal eine lange Knaststrafe haben sollte, dann werde ich anfangen zu zeichnen. Und ich dachte so, und ich meinte, sie, willst du mich verarschen? Du hast schon irgendwie, keine Ahnung, so viele Jahre gehabt und du hast noch nicht gezeichnet, wenn das irgendwie so in deinem Herzen so steht. Und so meinte sie so, nee, ich kam bisher noch nicht dazu. Ich hatte keine Zeit dafür. Und das fand ich eigentlich auch ganz interessant, weil es halt einfach wirklich irgendwie so auch dieses Zeitgefühl nochmal was anderes ist. So, das heißt, du kannst immer noch auch alles Mögliche neu noch machen und lernen. Wenn du noch länger drin bist, werden dir noch mehr Sachen einfallen. So. Natürlich ist alles Wissen, was du vorher hast, immer sehr hilfreich. So. Aber überhaupt fürs Leben so. Nicht jetzt irgendwie jetzt nur für den Knast oder so. Ich würde das auch sagen, wenn du drin bist, wirst du halt nochmal für manche Sachen sehr viel mehr Zeit haben, Sachen zu lernen, Sprachen zu lernen, rappen zu lernen, rauszufinden, worauf du irgendwie dann in dem Moment, was dir Freude bereitet, was dir hilft, mit Sachen umzugehen. Und ich glaube, die eine Sache vorher zu lernen, gibt es dann nicht. Gibt es irgendwas, was euch noch wichtig ist, bevor ich das Gespräch zu einem Abschluss führe? Ja, was ich im Allgemeinen immer irgendwie denke, dass was wichtig ist, ist halt einfach, dass wir wissen, wofür wir kämpfen und wofür wir stehen und dass wir dann halt einfach auch die Repression nicht immer nur so als irgendwie eine absolute Katastrophe sehen, irgendwie abgekoppelt von unseren Kämpfen, sondern dass sie einfach Teil davon deswegen ist, weil wir uns ja auch etwas entgegenstellen, so, ne, irgendwie. Und natürlich ist sie sehr schmerzhaft und ist auch sehr hart, so, aber sie gehört halt eben dazu und es gibt kein freies Leben draußen, solange es Knäste gibt. Und irgendwie, wenn wir im Knast sind, heißt es halt auch nicht, dass wir halt irgendwie in keinsten Moment irgendwie dann sozusagen irgendwo anders stehen würden, so, ne, irgendwie. Und das heißt, das gehört halt alles irgendwo zusammen und es ist halt wichtig, dass wir das halt für uns klar haben und auch irgendwie von Anfang an halt. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Auseinandersetzungen mit sich selbst, ist halt einfach irgendwie genau zu wissen, wofür stehst du, für welche Werte stehst du, für welche irgendwie Ideen stehst du und wozu bist du dann eben auch bereit, dafür halt einfach auch irgendwie Abstriche zu machen und zum Glück ja nicht alleine stehen, so, ne, sondern zusammen. Und auch so ein Ding von, es ist nicht das Ende. Mhm. Knast ist nicht das Ende. Es ist ein Abschnitt, der kann hart sein, der wird hart sein. aber das Leben geht trotzdem weiter und wir können da drin weiterkämpfen, wir können davor weiterkämpfen, wir können danach weiterkämpfen. Das ist einfach nur ein neuer, leider begrenzterer und härterer Raum, aber es ist einfach im Endeffekt auch nur ein anderer. Und vielleicht in diesem Sinne dann nochmal, hey, falls wir gerade Hörerinnen haben, die ihr gerade selber sitzt, wie ihr jetzt schon bei unserem Gespräch mitbekommen habt, es ist alles so ultra, weil der Raum so hart und begrenzt ist. Es wiegt alles irgendwie sehr viel schwerer, auch im Guten, was wir machen. Und deshalb nochmal vielen, vielen Dank für alle Momente, wo Leute von euch irgendwie am Start sind für sich und andere, wo ihr widerständig seid, wo ihr unterstützend seid. Und wir versuchen ganz doll eine Bewegung zu sein, zu bleiben und zu werden, die die Revolution wirklich schaffen kann, die wir alle gemeinsam brauchen. Und wir wünschen euch noch einen ganz wunderschönen Abend und liebe Grüße. Viel Kraft und Solidarität und passt auf euch einander auf, untereinander. Ja, ganz genau.